Immer Wodka, immer Whisky, immer einmal weiße Bier. Mein Freund Müller, mein Freund Meier und auch ich. In den übelsten Kaschemänder versunken wir. Mein Freund Müller, mein Freund Meier und auch ich. Und am Tisch gegenüber saß eine Sau im Mini-Klein. Sie sah Müller, sie sah Meier, sie sah mich. Und nach 15 Tequila hatten wir sie dann so weit. Mein Freund Müller, mein Freund Meier und auch ich. Als 3 Tage waren vergangen, da bekamen wir BB. Mein Freund Müller, mein Freund Meier und auch ich. Und der Pelemann, der brannte beim Gang auf das WC. Auch bei Müller und bei Meier und was weiß ich noch, wie man ist. Und dann rannten wir zum Doktor und die Krankenschwester schrie laut nach und nach und nach mir. Und die Penicillin-Spritze, die vergesse ich nie. Und auch nicht die Schwester, das und hier. Und in unserer Stammkneipe, alle Trinker wissen schon und lachen laut über Steppen. Darum lass dieses Lied ja eine Warnung sein, mein Sohn. Schönen Gruß an Sakara aus Meppen. Ja, schönen Gruß an Sakara aus Meppen. Yeah.